Das Ende naht im Angesicht, der letzte Vorhang. Mein Freund, klingt es auch hart, ich bin gewiss, es ist mein Vorgang. Ich lebt mein Leben voll, nahm jeden Weg, auf dem's vorangeht. Doch mehr, viel mehr als das, es war stets mein Weg. Manch Fehltritt gab es schon, doch lohnt sich nicht, zu erwähnen. Ich tat, was war zu tun, aus meiner Sicht soll ich mich schämen. Ich plant jeden Verlauf und wusste stets, wo es entlang geht. Mehr, viel mehr als das, es war stets mein Weg. Auch Zeiten gab's, du weißt davon, da biss ich mehr, als ich konnt kaum. Jedoch kam dabei Zweifel auf, wirkt ich es hoch und spuckt es aus. Ich stellt mich dem und ich blieb stehen, denn das war mein Weg. Ich liebte, lachte und wein, ich hatte mein Anteil am Verlieren. Und nun, da ausgegräumt, könnte ich mich drüber amüsieren. Wer glaubt, man spüre hier, wie soll ich sagen, Scheidenheit fehlt. Oh nein, nein, nicht bei mir, denn das war mein Weg. Was macht den Mann, wofür steht er, wenn nicht für sich, dann bleibt nichts mehr zu sagen, das, wofür er fehlt.